Die zuständige Richterin handelte wenige Minuten vor Ablauf der Frist. Mit einem einzigen Satz brachte Ruth Bader Ginsburg die Pläne zur Rettung von Chrysler ins Wanken. Die zukünftigen Eigner, die amerikanische und kanadische Regierung und die Automobilgewerkschaft UAW stehen bereit. Und vor allem Fiat wartet auf den Einstieg bei Chrysler. Doch Ginsburg entschied, der Verkauf wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Gut möglich, dass der Supreme Court lediglich kurz Zeit gewinnen will, um sich mit der Materie zu befassen. Die entsprechenden Anträge waren erst am Wochenende beim obersten Gericht eingegangen. Doch viel Zeit bleibt nicht. Ist der Transfer bis zum 15. Juni nicht unter Dach und Fach, hat Fiat die Möglichkeit auszusteigen. Ein anderer Interessent für Chrysler ist nicht in Sicht. Die Aussetzung ist ein Erfolg für mehrere Parteien, die sich gegen den Verkauf wehren. Sie waren zunächst vor dem Berufungsgericht in New York unterlegen. Darunter drei Rentenfonds aus dem Bundesstaat Indiana, denen Chrysler 42 Millionen Dollar schuldet. Dem Sanierungsplan zufolge bekommen diese Fonds weniger als ein Drittel ihrer Forderungen zurück. Das ist ihnen zu wenig. Verbrauchergruppen wehren sich gegen den Verkauf, weil sie befürchten, dass anhängige Haftungsklagen gegen Chrysler durch das Geschäft nicht durchgefochten werden können. Und schließlich ist da noch Patricia Pascal, die Witwe eines ehemaligen Chrysler-Mitarbeiters, der durch seine Arbeit an Fahrzeugbremsen mit Asbest in Berührung kam und an Krebs starb. Auch Pascal fürchtet, dass ihr Verfahren vor einem Gericht in Los Angeles durch den Verkauf des Unternehmens hinfällig werden könnte. Eine Entscheidung des obersten Gerichts kann jederzeit erfolgen. Entsteht eine längere Verzögerung, ist dies ein Rückschlag für den amerikanischen Präsidenten Barack Obama. Er hatte eine sogenannte Blitzinsolvenz von Chrysler mehrfach als Vorbild für den Verkauf von GM bezeichnet. Bei dem Insolvenzverfahren für General Motors stellen sich ähnliche rechtliche Fragen. Eine Vertreterin des US-Justizministeriums machte auf die Folgen eines Ausstiegs von Fiat aufmerksam. Generalstaatsanwältin Elena Kagan sagte, der Sanierungsplan mit dem Einstieg der Italiener sei die einzige Alternative zur Abwicklung von Chrysler. Auch unter Gläubigerschutz beschäftigt Chrysler noch immer 38.000 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten.